Kundgabe 6462. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.01.1956. Auswirkung irriger Lehren im Jenseits. Es ist viel irriges Gedankengut in die Menschheit hineingeleitet worden. Woran aber der Wille der Menschen selbst schuld ist. Ansonsten die Kräfte der Finsternis nicht ihre verheerende Arbeit hätten leisten können. Nur das geringste Nachdenken hätte die Menschen erkennen lassen können, dass ihnen nicht die Wahrheit unterbreitet wurde. Doch daran ließen sie es fehlen und sie nahmen gedankenlos alles an. Und nun sind diese Irrlehren so verwurzelt im menschlichen Denken, dass es schwer ist, sie herauszutreiben. Die Gefahr aber darin besteht, dass stets mehr Irrlehren aus diesem Irrtum hervorgehen. Es kann kein geistiger Fortschritt erzielt werden, weder auf Erden noch im jenseitigen Reich, solange solche Irrlehren nicht berichtigt und also unschädlich gemacht werden, was wieder nur durch Zuführen der reinen Wahrheit geschehen kann. Doch es ist schwer, eine einzige Lehre zu berichtigen, denn das Verständnis dafür erfordert eine klare Darstellung des göttlichen Liebe- und Heilsplanes, der dann die Sinnlosigkeit solcher falschen Lehren beweiset, sodass nun jeder Irrtum ersichtlich ist, wenn es dem Menschen ernst ist, um die Wahrheit. Geht eine Seele nun voll des Irrtums ins geistige Reich, so lebt sie dort in irrigem Denken weiter und kann nimmermehr einen geistigen Fortschritt erzielen. Doch sie nimmt auch schwerlich an, und weit schwerer ist es, einen sich wissend dünkenden zur Wahrheit zu führen, als einen völlig Unwissenden, der sich weit eher belehren lässet, also annahmewillig ist. Erstere werden erst zum Nachdenken kommen, wenn sie sich unbefriedigt fühlen und sie ständig in Lichtlosigkeit dahingehen oder in ganz schwacher Dämmerung, wenn sie nicht schlechten Sinnes sind, die ihnen aber kein Wohlbehagen schenkt. Dann beginnen sie nachzudenken über die falschen Versprechungen, an die sie sich auf Erden gehalten haben und die ihnen unantastbares Evangelium schienen. Um jene Seelen zum Nachdenken und Annahme der Wahrheit zu veranlassen, müssen sie oft sehr lange Zeit sich in Sphären bewegen, die ihnen nicht zusagen, damit sie stets mehr der irrigen Lehren gedenken, sie befolgen und doch keine Änderung ihrer Lage erfahren. Dann erst fangen sie an zu zweifeln, und dann erst können ihnen Wahrheitsträger nahe treten und sie langsam zu anderem Denken bewegen. Aber es geht oft viel Zeit verloren, bis eine Seele zum Erkennen kommt. Und deswegen ist es eine der wichtigsten Aufgaben der Knechte im Weinberg des Herrn, auf Erden schon gegen Irrtum und Lüge vorzugehen und die Menschen schon auf Erden aufmerksam zu machen auf den Leerlauf ihres Lebens. Selbst wenn sie es nicht glauben, so können ihnen diese Vorstellungen schneller ins Gedächtnis kommen, wenn sie abscheiden von dieser Erde. Und eine schnellere Erkenntnis ist möglich im jenseitigen Reich. Immer wieder soll es den Menschen vorgehalten werden, dass alles vergeblich ist, was sie eifrig befolgen, wenn sie nicht die Gebote der Gottes- und Nächstenliebe allem anderen voranstellen. Sie sollen ganz offen hingewiesen werden auf die falschen Lehren. Und es gibt derer sehr viele. Es soll ihnen vorgehalten werden, dass Gott nur Liebe verlangt von den Menschen, um sie aufnehmen zu können in sein Reich. Dass alles andere aber ohne Wert ist für die Seele, solange die Liebe fehlt. Und ob auch die Menschen darüber empört sind, die Seelen werden es euch einmal danken, wenn sie die irdische Hülle verlassen haben. und wenn sie sich dürftig und mangelhaft gestaltet fühlen und keine Erklärung dafür wissen, dann werden sie an eure Hinweise denken und an ihrem Zustand auch die Wahrheit erkennen. Und dann sind sie auch dankbar, wenn ihnen nun Wahrheit geboten wird. Denn nur diese kann ihnen zur Höhe verhelfen. Nur durch die Wahrheit können sie selig werden. Amen.